Generation On. Der ETM Podcast. Die Generation Y fordert die Personalchefs heraus. Generation Y, wollen die auch arbeiten? Spaß, Selbstverwirklichung und Yoga. Generation Y krempelt Arbeitsmarkt um. Generation Y, mehr Leichtigkeit im Arbeitsleben. Herzlich willkommen zur ersten Episode des ETM Podcasts rund um das Thema Generation. Wir, also Marita und Kathi, sind bei unseren Recherchen auf eine Bezeichnung für unsere Altersgruppe gestoßen, hinter der quasi paradiesische Aussichten stecken, nämlich Generation Y. Zur Generation Y gehören alle, die zwischen 1980 und 2000 geboren wurden. Aber wissen wir überhaupt, was das bedeuten soll? Wir haben uns mal umgehört. Generation Y. Dass vielleicht die Leute heutzutage mehr in Frage stellen, alles Mögliche und nicht einfach nur machen, sondern sich mehr Gedanken darüber machen, warum machen wir was. Zum Beispiel, was mache ich eigentlich hier, warum bin ich da? Oder was für einen Sinn hat meine Existenz, so mehr oder weniger? Ja. Da wurde wild spekuliert, so richtig davon gehört hatte noch niemand, aber die Ratefüchse lagen gar nicht so falsch. Es geht vor allem um die Frage, warum. Die Generation Y gilt als gut ausgebildet, mischt sich ein und hat eine eigene Meinung. Kein Wunder, schließlich gelten wir als vernetzt und immer informiert, als Digital Natives. Digital Natives? Schon wieder so ein Begriff. Digital Natives. Denke ich erstmal an Digital, ja, Technik und Natives, die Einheimischen. Das klingt so, als wäre ich von Geburt an mit irgendwelchen technischen Geräten aufgewachsen. Man könnte schon sagen, dass die Leute praktisch im Internet wohnen, so viel wie sie da immer mit verbunden sind. Genau. Wir, die wir mit Internet, Handy und Social Media mehr oder weniger aufgewachsen sind, gehen angeblich total selbstverständlich mit Kommunikationstechnik um. Aber das ist nicht das einzige Klischee. Also besonders in Sachen Berufseinstieg überschlagen sich die Medien mit Berichten, die alle ungefähr so klingen wie die Schlagzeilen von vorhin. Von Zeit über Spiegel und FAZ bis hin zu Tagesschau.de lässt es sich offenbar niemand nehmen, an der Generation Y mitzubasteln. Und dabei sind sich alle einig, die Y-ler, die sich nach und nach auf dem Arbeitsmarkt breit machen, die sind anspruchsvoller denn je. Der Spiegel nennt uns gar wählerisch wie eine Diva beim Dorftanztee. Aber lassen wir das auf uns sitzen? Wir haben ja wohl wirklich bescheidene Wünsche, wenn es um unser späteres Arbeitsleben geht, oder? Ich möchte gern morgens aufstehen und gerne zur Arbeit gehen. Naja, wenn es nach mir geht, arbeite ich wann ich will und wie ich will. Dass ich etwas ausschlafen kann, dass ich nicht so spät nach Hause kommen werde. Ich hoffe mir sehr viel Vielfalt, damit man auch selbst sich mehr bereichert und immer sich weiterbilden kann. Vielleicht ein bisschen Kreativität, Selbstverwirklichung. Ich erhoffe mir eine gute Bezahlung. Das wäre natürlich ein Wunschtraum. Okay, zugegeben, das, was unsere Plaudertaschen da so sagen, das stimmt so ziemlich genau damit überein, was man so zum Thema Generation Y lesen kann. Die Y-ler möchten sich nämlich selbst verwirklichen und stellen Ansprüche. Dank demografischem Wandel, Fachkräftemangel und guten Bildungschancen können wir uns anscheinend aussuchen, wo und wie wir arbeiten wollen. Spiel, Spaß und Spannung heißt unser Motto. Stichwort Work-Life-Balance. Dazu hätten wir gern nette Kollegen, viel positives Feedback und flexible Arbeitszeiten, damit der Wohlfühlfaktor stimmt. Wenn das drumherum dann aber passt, dann ist die Generation Y im Gegenzug extrem einsatzbereit und leistungsfähig, sagen die Medien. Für alle soll quasi eine Win-Win-Situation entstehen. Klingt soweit natürlich eher nach Pippi Langstrumpf als nach Karrierestart. Die Frage ist jetzt, ob das auch wirklich realistisch ist. Genau diese Frage, die haben wir einem Berufsanfänger gestellt. Tobi hat sogar was Richtiges studiert, nämlich Wirtschaftsingenieurwesen. Auf wen sollte das Modell Generation Y denn also besser zutreffen als auf ihn? Ja, und ich habe den Tobi mal zu Hause besucht und ihm ein paar Fragen gestellt. Was für Ansprüche hattest du in den Job? Also mir war ganz wichtig, dass ich was machen darf, wo ich selbst verantwortlich bin. Und das ist jetzt in deinem Job auch der Fall? Das Ganze steht und fällt natürlich mit dem Chef, wie viel er einem vertraut und was dann wirklich auch an Freiraum gegeben ist. Wie lange musst du denn ungefähr so arbeiten? Im Durchschnitt 9 Stunden. Es gab aufgabenbedingt immer wieder Zeiten, wo es einfach intensiver war. War dann klar, dass man dann auch mal bis 10, 12 Mitternacht da sitzt. Aber grundsätzlich ist die Arbeit schaffbar gewesen. Und was würdest du als erstes ändern, wenn du dir was aussuchen könntest? Also ich würde mir mehr Freizeit gönnen oder gucken, dass die Arbeitszeiten einfach flexibler sind. Ich möchte auch noch Zeit für Familie, Freunde und andere Dinge im Leben haben. Glaubst du, dass du das in der Zukunft so gestalten kannst mit deinem Job? Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also freie Arbeitsplatzgestaltung ist was Schönes, würde ich gern wollen, ist aber für mich im jetzigen Geschäftsleben, sehe ich die Umsetzbarkeit noch nicht. Naja, also ganz so leicht, wie es die Medien darstellen, lässt sich die Berufswelt dann also doch nicht umkrempeln. Und man muss bedenken, der Tobi hat ja studiert. Jetzt gibt es ja auch noch diejenigen, die nicht an der Uni waren und vielleicht auch schlechtere Bildungschancen haben. Inwieweit die dann in das Muster Generation Y reinpassen, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Fest steht auf jeden Fall, nur Spaß im Kopf zu haben und keine Leistung zu erbringen, funktioniert nicht. Zwar kann die Generation Y wahrscheinlich mit ihren hohen Erwartungen durchaus Dinge verändern, aber sicher nicht von heute auf morgen und schon gar nicht, wie es ihr gefällt. Dann verabschieden wir uns und beim nächsten Mal geht es dann um analoge Nostalgie. Generation off.